Erster, ein guter Name ist besser als viel Geld. Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Zweiter, reiche und arme Menschen treffen sich. Jahwe hat alle Menschen gemacht. Dritter, ein kluger Mensch sieht Gefahr. Er versteckt sich. Dumme Menschen gehen weiter. Sie bekommen Probleme. Vierter, wer bescheiden ist und Jahwe ehrt, bekommt viel. Er bekommt Geld, Ansehen und ein langes Leben. Fünfte, Gefahren liegen auf dem Weg von schlechten Menschen. Wer vorsichtig ist, bleibt sicher. Sechster, erziehe ein Kind auf dem richtigen Weg. Dann wird es auch als alter Mensch so bleiben. Siebter, reiche Menschen haben Macht über arme Menschen. Wer sich Geld leiht, muss dem dienen, der ihm das Geld gibt. Achter, wer Böses tut, wird Schlechtes bekommen. Sein Zorn wird ihn zerstören. Neunter, ein freundlicher Mensch bekommt Gutes. Er gibt armen Menschen Essen. Zehnter, schicke den Spötter weg. Dann gibt es keinen Streit mehr. Es gibt auch keine bösen Worte mehr. Elfter, Jahwe liebt Menschen mit einem guten Herzen. Wer freundlich spricht, ist ein Freund des Königs. Zwölfter, Jahwe schützt das Wissen. Aber er macht die Worte von schlechten Menschen unwahr. 13. Der faule Mensch sagt, draußen ist ein Löwe. Er könnte mich auf der Straße töten. 14. Der Mund von fremden Frauen ist wie eine tiefe Grube. Wer Jahwe zornig macht, fällt hinein. 15. Ein Kind macht oft dumme Dinge. Strenge Erziehung hilft, das zu ändern. 16. Wer arme Menschen schlecht behandelt, wird selbst arm. Wer reichen Menschen gibt, verliert Selbstrasse. 17. Höre gut zu, wenn kluge Menschen sprechen. Merke dir meine Worte. 18. Es ist gut, wenn du dir meine Worte merkst. Dann kannst du sie immer sagen. 19. Ich lehre dich heute. Dann kannst du Jahwe vertrauen. 20. Ich schreibe dir wichtige Dinge auf. Das sind gute Ratschläge und Lehren. 21. Ich sage dir die Wahrheit und sichere Worte. Dann kannst du deinem Sender die Wahrheit sagen. 22. Nimm armen Menschen nichts weg. Behandle sie nicht schlecht. 23. Jahwe hilft diesen armen Menschen. Er wird denen schaden, die sie bestehlen. 24. Sei nicht mit einem zornigen Menschen zusammen. Geh nicht mit einem wütenden Menschen. 25. Sonst wirst du wie er. Das bringt dir nur Probleme. 26. Gib kein Versprechen für andere. Bürge nicht für die Schulden anderer. 27. Wenn du nicht bezahlen kannst, nimmt man dir alles weg. 28. Verschiebe keine alten Grenzen. Deine Väter haben sie gemacht. 29. Siehst du einen fleißigen Menschen bei der Arbeit? Er kann für Könige arbeiten. Er muss nicht für einfache Leute arbeiten.